allen für seine Erbarmen und ewige Treu und ewige Treu. Lasset dem Höchsten ein Danklied erschallen. Lasset dem Höchsten ein Danklied erschallen für seine Erbarmen und ewige Treu. Jesus erscheinet uns Frieden zu geben. Jesus erscheinet uns Frieden. Uns Frieden zu geben. Jesus beruft. Jesus beruft uns mit ihm zu leben. Täglich wird seine Barmherzigkeit neu. Jesus erscheint uns Frieden zu geben. Jesus beruft uns mit ihm zu leben. Täglich wird seine Barmherzigkeit neu. Jesus erscheint uns Frieden zu geben. Jesus beruft uns mit ihm zu leben. Mit ihm zu leben. Täglich wird seine Barmherzigkeit neu. Täglich wird seine Barmherzigkeit neu. Für sein herbei.